1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, offene Sendung. Wer gerne mit mir sprechen möchte, der kann anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de und bitte in eure Mail eure Telefonnummer unbedingt mit reinschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht ist Sonja. Sonja ist 51. Hallo Sonja. Ja, hallo. Guten Abend, Domian. Sonja. Um was geht's denn? Ja, ich wollte anrufen und mal den Rat beziehungsweise Empfehlung eines Unbeteiligten einholen. Ich hatte gestern ein für mich sehr aufwühlendes, schockierendes Erlebnis. Mhm. Und zwar, ich habe einen Liebhaber, Geliebten, eine Affäre, ja, wie man will. Und dieser Mann war gestern bei mir. Ja. Und naja, mitten während des schönsten Augenblickes der Zärtlichkeiten sagte er plötzlich den Namen einer anderen Frau. Ach du Liebe. Ja. Also, klar, im Klartext, mitten im Sex. Ja. Im schönsten Moment sagte er nicht Sonja, sondern Marianne. Das klingt im ersten Moment witzig, war für dich aber alles andere als witzig. Ja, ich hielt dann inne, war dann auch im gewissen Sinne blockiert und sagte, wie bitte? Was? Was war das jetzt? Gibt's da noch jemanden? Ja. Sinngemäß jetzt. Und da meinte er, Marianne? Ja, das ist der Name meiner Frau. Der zweite Name meiner Frau. Und ich sagte, deine Frau heißt doch genau wie ich, hast du mir gesagt, Sonja. Ja. Ja, aber sie heißt auch Sonja Marianne. Aha. Ach, ich sag, also alles glaube ich jetzt, aber diesen Humbug, dass ein Mann, der zu seiner Geliebten kommt, mit der er da schönsten Sex erlebt, die Erfüllung seiner Träume, ja, dass der dann den zweiten Namen, ja, da hast du aber wirklich recht, den Rufnamen, ja, seiner Frau erwähnt. Da hast das du recht. War für mich so heftig und vor allen Dingen, für wie dumm wird man gehalten. Allerdings, jetzt sag mir mal die Grunddaten, Sonja. Wie lange hast du mit dem schon Techtelmechtel? Ja, also ich bin verwitwet und war nach über einem Jahr der Witwenschaft mit ein paar Freundinnen nach Bayern gereist, mhm, in ein Hotel. Mhm. So ein Kurztrip, mhm, Vergnügen, Halligalli. Und da trafen wir diesen Kegelclub aus dem Rheinland. Wo er drin war. Wo er drin war. Ja, ja. Und er forderte mich zum Tanzen auf. Er ist 20 Jahre älter als ich. Ja, 71. Ja, mhm, und jugendlich wirkend, ein Meister an Charme. Ja. An Kultiviertheit. Wie lange liegt das denn jetzt zurück, dass du ihn kennengelernt hast? Das liegt 2,5 Jahre. Seit 2,5 Jahren läuft zwischen euch da so eine Liebelei. So eine Liebelei, ja. Und wie ist offiziell seine Situation? Ist er noch verheiratet? Verheiratet, ja. Mit einer Frau, die unwesentlich jünger ist als er. Mit Sonja Marianne? Ja, genau. Ja. Es tut schon gut, jetzt mit jemand Außenstehenden zu sprechen. Glaube ich. Also heute habe ich den ganzen Tag, war ich am Erdboden gleich. Und vor allen Dingen, man fühlt sich selbst so minderwertig. Naja, oder? Klar. Das kann ich gut nachvollziehen oder verstehen. Ja. Also, er hat dich quasi dann so als Geliebte offiziell. Seine Frau wusste davon nichts. Nein, nee, bis heute nicht. Mhm. Und er kommt auch nicht oft. Ja. Manchmal sind es so 3 Wochen, 4 Wochen, ja, aber jetzt war der Zeitraum sehr lange, ja, 3 Monate. Und wenn er dann... Das Kuriose ist auch, dass eine Freundin, die mit in diesem Urlaub war, hm, auch Marianne heißt. Ach, guck mal, ja, da haben wir doch schon eine Fährte. Ja, aber entweder ist es wirklich, gibt es noch eine dritte Frau, sage ich jetzt mal eine dritte in Anführungszeichen, mhm, Marianne, die er da aufgetan hat in der Zeit, ja, oder aber er schwärmt für diese Frau oder stellt sich so geistig, bildlich vor, mit der auch was zu haben, weil er ist für sein Alter super drauf. Aber weißt du, wenn du im Moment des Orgasmus, ja, den Namen einer anderen Frau vor dich hinstöhnst, ja, ich muss es dir so hart sagen, weil du weißt es ja selbst auch. Ja. Dann ist der mit dieser Frau, da läuft irgendwas Enges. Ja. Sonst macht man das nicht. Nun war es so, das ist mir dann auch erst heute bewusst geworden. Ich war im letzten Jahr im Herbst, hatte dieser Kegelclub auch einen Ausflug. Da bin ich nachgereist, weil er das wünschte. Mhm. Und habe mir da ein Zimmer genommen, ja. War dann da und er kam dann abends zu mir in dieses Hotel, ja. Ein anderes. Wir haben zusammen noch an der Bar Sekt getrunken, waren dann auf dem Zimmer, hatten dann wieder unser zärtliches Vergnügen. Mhm. Und da glaubte ich, dass er auch Marianne sagte in diesem Moment. Und habe das dann erstens mal auf Alkoholkonsum zurückgeführt und dann auch, wie der Mensch halt so ist, ich glaube, ich habe mich verhört. Genau, das wischt man dann erstmal weg. Ja, man will das ja nicht wahrhaben. Genau, wahrscheinlich war es damals auch schon Marianne. Ja. In dieser Zeit, Sonja, während du mit dem den Kontakt hattest, warst du mehr in den verliebt, dass du auch vielleicht die Sehnsucht hattest, ganz mit dem zusammenzukommen? Ja. Das schon. Weil ich war sehr einsam, ich hatte eine sehr, sehr glückliche, harmonische Ehe mit einem Traummann, hat viele Jahre an seiner Krebserkrankung gelitten und es nahm ja kein positives Ende. Ich bin völlig alleinstehend und dieser Mann hat auch erkannt, als erfahrener Mann, was ich suchte. Ja. Geborgenheit, Nähe, Wärme. Kamen dann auch sehr schöne Worte, Versprechungen. Das er hat mir direkt gesagt, ich bin verheiratet und auch, dass eine Trennung nicht in Frage kommt. Zumindest hat er da mit offenen Karten gespielt. Das hat er, ja. Dennoch habe ich auch das Gefühl, so von den wenigen Sachen, die du erzählt hast, dass der dich ganz schön um den Finger gewickelt hat. Das hat er, ja. Und, so wie du ihn schilderst, lässt der nichts anbrennen. Ja. Dann hat der vielleicht noch eine oder vielleicht sogar noch zwei, wir wollen es uns gar nicht ausmalen, auch noch am Start. Ich glaube, dass das schwierig ist für ihn als Rentner. Na gut. Er ist nicht mehr im Berufsleben, nicht mehr so abkömmlich von zu Hause. Ja, weißt da du, sehe ich schon Schwierigkeiten. Es gibt so brillante Lügner, die das irgendwie hindrehen. Und ja. So, jetzt hat er Marianne gerufen und hat da so eine dubiose Erklärung abgegeben. In welcher Stimmung habt ihr euch denn wieder getrennt? Das ist ja das, wo ich mich selber für ohrfeigen könnte. Ich könnte mich prügeln. Aber er war dann wieder lieb und nett, entschuldige, dass ich das mit meiner Frau da gesagt habe. Das ist mir nur so rausgerutscht, aber ich hab dich doch so lieb. Du bist doch meine kleine Sonja, meine Liebe. Ich freue mich doch so auf dich. Und fing dann wieder an mit Zärtlichkeiten. Und du hast dich weich reden lassen. Weich reden lassen. Und dann, als er gegangen ist, dann war natürlich doch wieder im Zustand der Ernüchterung eine etwas andere Stimmung. Achso, also als er ging, warst du sehr freundlich und hast ihm quasi... Aber mehr sachlich. Mehr sachlich freundlich. So, ja, Sonja. Ich überlege jetzt gerade, er hat ja mit offenen Karten gespielt, du bist das fünfte Rad am Wagen. Ja. Ne, hat er ja, von Anfang an. Jetzt frage ich dich mal so ganz, ganz, ganz klar heraus. Wäre das eigentlich schlimm, wenn er noch eine hätte? Er hat ja sowieso seine Frau. Das hatte ein guter Freund meines Mannes und mir, mit dem ich heute schon darüber gesprochen habe, auch gesagt. Er meinte, ich sollte mit Marianne offen darüber reden und ihr sagen, hör mal, wenn du was mit ihm hast, gut, dann haben wir eben beide mit dem gleichen Mann geschlafen. Wenn es denn die Marianne ist. Wenn es denn sie ist, ich auch nicht weiß, sicher. Ich weiß nur, dass sie ihn sehr schätzt und auch interessant findet. Das weiß ich. Ich finde die ganze Sache nur tragisch, wenn du in irgendeiner Weise noch eine Hoffnung hast, dass du ganz mit diesem Mann zusammenkommen sollst. Nein, habe ich nicht. Okay. Da bin ich realistisch, aber ich bin zutiefst verletzt und ich möchte gerne die Wahrheit wissen. Wie könnte ich die Wahrheit herausfinden? Wie kriegt man die raus? Ich vermute mal, dass der so lügenversiert ist, wenn er schon spontan sich da sowas Albernes ausdenkt, dass seine Frau es mit zweiten Namen Marianne heißt. Ja, dass der nicht Manns genug ist und dir wirklich die Wahrheit klar präsentiert. Ja. Ist jetzt die Frage, wie gehst du jetzt weiter damit um? Ja, es ist so, ich bin wirklich durch die Situation so einsam und das war irgendwie die Besuche, die seltenen oder die Telefonanrufe ein Highlight in meinem Leben oder ist auch so, ne? Vielleicht interpretiere ich auch in ihn Gefühle, Gedanken rein, die überhaupt, oder Eigenschaften, ja, die gar nicht vorhanden sind. Wenn es bisher schön immer war, es war immer sehr, ist es ja auch völlig okay und dagegen ist nichts einzuwenden, finde ich. Ja, die Frage ist nur, wie es weiter. Ja, genau. Genau. Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Ja. Kannst du dich wieder weiter auf diesen relativ losen Kontakt einlassen? Und nach dem Motto, mir ist egal, was der sonst noch so treibt? Ja. Oder aber bist du doch verletzt? Weil er dir vorgeht. Ich wäre verletzt, wenn es halt eben mit dieser Freundin wäre. Mhm. Das, weil dann stelle ich mir vor, er besucht vielleicht auch sie. Mhm. Und sie reden darüber, wir wollen Sonja nicht verletzen. Verstehe ich. Das darf nicht rauskommen. Kommt man sich blöd vor. Und das ist für mich eigentlich am schlimmsten. Dann sprich Marianne doch einfach mal an. Hab ich schon gestern getan. Hast du schon getan? Einfach gesagt, er hatte einen Namen von einer anderen Frau erwähnt, den gleichen Vornamen, den du hast, und behauptet, dass es der Name, Zweitname seiner Frau wäre. Und dann sagte sie, also ich bitte dich doch wirklich, ich bin doch absolut nicht seine Zielgruppe. Wir sind ja optisch total verschieden. Glaubst du ihr? Schwer. Also es kann sein, dass sie sich rausgeredet hat. Eine attraktive Frau, natürlich ein völlig anderer Typ als ich. Mhm. Und er ist halt sexuell so drauf, also da wird ihn mancher 40-Jährige beneiden. Ja. Also, was machen wir jetzt, Sonja? Jetzt hast du mit der Marianne schon gesprochen. Die sagt nicht die Wahrheit, wahrscheinlich ich nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du musst vielleicht nochmal mit ihm das Gespräch suchen. Mit ihm? Ja, wenn du sagst, wenn du ihm das so klar machst, dass du dich ja so verletzt fühlst. Er soll dir zumindest die Wahrheit sagen, damit du weißt, woran du bist. Das wäre ja schon mal wichtig, ne? Aber ich glaube, das tut er nicht. Er will keinen verletzen. Verstehe. Und ich denke, er wird sagen, aber ich bitte dich, wie kannst du mir denken? Dann wäre wirklich die Variante, dass du dir denkst, okay, was schert mich das, was der sonst noch macht? Vielleicht. Ich mach's mir schön, wenn er hier ist und... Vielleicht sollte man wirklich so denken. Vielleicht. Und einfach sehen, ob man nicht doch noch mal einen lieben, zuverlässigen Partner findet. Aber das ist halt eben total schwer. Du machst dir die Stunden noch nett mit ihm, guckst aber dennoch dich um, ob du vielleicht jemand anders findest. Ja, das tue ich sowieso. So, ja. Also ich habe meine Augen nicht mit Scheuklappen. Das ist sehr richtig. Dazu wollte ich dich jetzt auch noch animieren. Weil ich stehe schon mitten im Leben und gebe mich keinen... falschen Illusionen hin. Sonja, lass es mal alles ein bisschen sacken. Versuch nochmal ein Gespräch mit ihm. Versuchen kann man das ja mal. Und die andere Variante ist, vielleicht kannst du dich dann so irgendwie innerlich programmieren, dass du denkst, oh, ist mir egal, was der macht. Hauptsache, ich hab's auch, schön. Wenn da auch eine schöne Frauenfreundschaft drüber zerbrechen würde. Wäre schade. Weil ich glaube, dass dieses Hintergangenwerden von einer Freundin. Das ist schlimm. Ich glaube, das wäre schlimmer als... Ja. Sehe ich auch so. Dass er mit ihr was hatte. Sonja, wie auch immer es sich entwickelt, ich wünsche dir von ganzem Herzen sehr viel Glück. Bist eine sehr nette Frau. Dankeschön. Alles Liebe wünsche ich dir. Hat mir gut getan, das mal loszuwerden. Das freut mich. Auf Wiederhören. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Tschüss. Ja, ciao. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer kostenfrei für euch und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist Heike. Heike ist 44. Guten Morgen. Guten Morgen. Heike, um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich immer denselben Fehler mache. Also immer wieder mit demselben Mann zusammenkomme, auf Deutsch gesagt, der mir im Grunde nicht gut tut. Wie lange geht denn das Spielchen schon? Also ich hatte jetzt eine Beziehung über 6-7 Jahre mit jemandem und bin in der Zeit geschlagen worden. Mit diesem Mann, über den reden wir jetzt? Ja, über den reden wir jetzt. Also 6 Jahre? Ja. 6 Jahre. Mhm. Ja. Bist in dieser Beziehung 6 Jahre von ihm geschlagen worden? Ja. Geschlagen, nicht nur körperlich, auch psychisch kaputt gemacht worden. Sag ich habe angefangen zu trinken. Ja. Mhm. Sag mal ein Beispiel, wie er dich psychisch kaputt gemacht hat. Ja, runterziehen. Also ich bin wohl irgendwie so ein Mensch, der das anzieht, habe ich langsam das Gefühl. Ich kann es nicht erklären. Sag mir mal ein Beispiel. Hat er dich beschimpft? Hat er dich gedemütigt? Ja. Gedemütigt, auf jeden Fall. Was hat er gesagt? Wie hat er dich gedemütigt? Ja, ich tauge ja nichts. Hat er so gesagt? Mhm. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Ja, genau das. Das habe ich auch schon gehört, ja. Sowas. Mhm. Du hast mit diesem Mann zusammen gewohnt und gelebt. Ja, Ich. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt? Also jetzt ist es so, ich habe damals geschafft, ihn rauszuschmeißen. Er hat jetzt eine eigene Wohnung. Mhm. Und seit einem Jahr sind wir eigentlich getrennt. Ja. Eigentlich. Aber dadurch, dass ich alleinstehend bin, haben wir uns immer wieder getroffen und ich habe seine Wohnung sauber gemacht. Er ist ein Messi. Du hast seine Wohnung noch sauber gemacht? Ja. Du putzt seine Wohnung, obwohl der Mann dich 6 Jahre geschlagen hat? Der hat mich jetzt nicht 6 Jahre durchgeschlagen, aber ja. Na gut, aber genau. Es ist in den 6 Jahren schon oft vorgekommen. Mhm. Dann machst du ihm die Wohnung sauber. Habe ich gemacht, ja. Bis heute? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich mich für eine Entgiftung eingeschrieben und ich weiß nicht, solange ich hier in demselben Ort lebe, werde ich nicht keine ruhige Minute haben, ja, glaube ich. Du hast dich für eine Entgiftung eingeschrieben, weil du Alkoholikerin bist? Ja. Und bist du Alkoholikerin über ihn geworden, durch ihn geworden, könnte man das sagen? Könnte man sagen, ja. Vorher hattest du kein Alkoholproblem? Ja, Probleme mit Alkohol nicht, nein. Nein. Nein. Wie viel hast du denn jetzt in der letzten Zeit, so in den schlimmsten Zeiten, getrunken? Tja, dass ich nicht nachdenken muss. Also ich bin kein Hardcore-Alkoholiker, um Gottes Willen. Ich trinke keinen Schnaps oder dröhne mich weg. Dann wäre ich jetzt auch nicht in der Lage, mit dir zu reden. Das ist nun mal so. Achso, das heißt, du hast jetzt auch schon ein bisschen Alkohol schon getrunken? Ein bisschen? Ein bisschen, ja, ein bisschen. Klar. Wein? Wein und Bier, ja. Also du bist nie so richtig zu, sondern so ein beduselt Level. Ja, hältst du. Dass ich so eine Art Pegel halte und das ist wie ein Schmerzmittel quasi. Genau, genau. Das Schmerzmittel gegen die Seele, auf jeden Fall ein schlimmes Schmerzmittel, ein fatales. Mhm. Also sehr fatales, ja, das stimmt. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Vor einigen Tagen. Also ich bin hingegangen und wollte ihm helfen mit der Wohnung. Also die Wohnung ist ein totales Chaos. Aber ich bin dann da rein, habe das ganze Chaos gesehen und konnte nichts machen. Und was heißt, ich konnte nichts machen? Ja, ich war irgendwie wie vor den Kopf geschlagen. Also die Sachen stehen bis zur Decke, der Dreck ist da und alles. Und ich habe mich nur da hingesetzt und habe dann was getrunken. Und da hab natürlich hinterher, ist er dann ausgerastet. Was heißt, was hat er gemacht? Er hat mich angeschrien erstmal. Was hat er gesagt? Ja, weil ich taube nichts. Ja, einfach so aus heiterem Himmel heraus. Ich glaube, dass ich bei ihm irgendwie so eine Art Mutterrolle übernommen habe in den Jahren. Und das ist das Thema eigentlich. Ich bin so eine Art, ja. Und wenn ich mich nicht kümmere, ja. Ach so, der fing an zu schreien, weil du nicht angefangen hast zu putzen, oder was? Ja, richtig. Ach so. Er hat aber kein Alkoholproblem. Doch, hat auch Probleme, ja. Auch. Also er ist messy, er trinkt Alkohol, was noch? Andere Drogen auch im Spiel? Ja, der hat auch andere Drogen. Welche? Weiß ich nicht, die ziehen sich das durch die Nase. Kokain? Nee, glaube ich nicht, können sie sich nicht leisten. Das ist sehr teuer, ja. Na, wie auch immer, also er hängt ziemlich in der Gosse. Ja. Er arbeitet nicht, gehe ich von aus? Doch, das ist es. Doch. Er arbeitet, ich nicht. Und deshalb ist es ja so einfach, mich fertig zu machen. Was arbeitet er? Im Bau. Also er macht verputzt Wände und sowas. Und das kriegt er noch hin? Das kriegen die alle hin. Also auch die anderen Leute, mit denen er zusammen ist, die können morgens aufstehen und die kriegen ihren Job noch hin. In diesen 6 Jahren, in denen du mit ihm zusammen warst, was war der schlimmste körperliche Übergriff? Kannst du mir den erzählen? Die Hände an den Gurgel. Er ging dir an die Gurgel? Ja, angeblich, meinte er. Also ich hätte wohl Sex gewollt und dann hätte ich auf einmal Nein gesagt und dann wäre er durchgedreht. Also die Hände an der Gurgel waren, glaube ich, der schlimmste Übergriff. Also er ging dir an die Gurgel und was ist dann weiter passiert? Ich habe mich ruhig gestellt und habe ihm gesagt, er soll sich nicht unglücklich machen. Aber du hattest Todesangst. Ja, natürlich. Ja. Aber ich habe das ist ja mein Problem, trotzdem irgendwo das Gefühl, er ist der arme Junge, nicht ich. Also ich müsste Mitleid mit ihm haben. Das ist das Komische. Ja, also du bist in einer sehr, sehr schicksalhaften Abhängigkeit mit diesem Mann, zu diesem Mann. Der kann letztendlich mit dir machen, was er will. Du kommst immer noch angedackelt. Ja, obwohl wir überhaupt keine sexuelle Beziehung haben. Das schon seit fast einem Jahr nicht mehr. Ja. Das ist ja das Komische. Das ist einfach nur, ich mache mir Gedanken um ihn. Kommt er klar? Wie endet das? Und währenddessen gehe ich im Arsch. Ja, genau. Das ist der Punkt. Auf Deutsch gesagt, ja. Und du bist schon weit unten. Mhm. Du hast dich in diesen 6 Jahren systematisch runtergewirtschaftet. Ja. Und jetzt putzt du immer noch seine Wohnung. Habe ich gemacht, ja. Und jetzt bin ich aber so weit, dass ich in den Kisten gehe und ich muss meine Sachen packen und hier weg sind. So, ich glaube nämlich auch, Heike, ich glaube, dass man mit vernünftigen Argumenten da gar nicht mehr viel machen kann, weil das weißt du selbst. Ja. Du weißt selbst, dass du da weg musst und dass dir das nicht gut tut. Mhm. Dass du deine Lebenszeit damit verschwendest und dein Leben ruinierst. Ja. Was sehr gewichtig ist, finde ich. Das ich verstehe doch nicht. Ich bin ein Vernunftsmensch. Ich habe noch Verstand. Warum? Warum? Das ist immer eine ganz große Frage, wenn Menschen in schweren Abhängigkeiten zu anderen Menschen stehen, woran das liegt. Letztendlich ist es oft zurückzuführen auf ein sehr gestörtes Selbstbewusstsein. Mhm. Ich finde auch, das Allerbeste ist, wenn du dich ihm entziehst, radikal entziehst, beispielsweise erstmal jetzt durch eine Therapie, durch eine Entziehungskur. Das heißt, da bist du schon mal weg. Ja. Wie lange wird das dauern? Also jetzt erstmal die Entgiftung und dann habe ich mich direkt nahtlos für eine Langzeit entschieden. Ja, sehr gut. Dass ich erst gar nicht mehr nach Hause komme. Ja. Und wie gesagt, ich muss... Wie lange wäre das dann insgesamt? Na, ich hoffe, also ich glaube, das sind so 6 Monate dann. Das ist schon mal sehr gut. Du hast keine Kinder? Ja, meine Söhne sind aber schon groß. Ach so, also du hast im Moment so keine familiäre Verpflichtung, nein, der du da nachkomme. Weißt du, Heike, du wirst ja in den Therapien hoffe ich auch in guten Kontakt mit Psychologen kommen. Mhm. Da musst du diese Thematik unbedingt auch ansprechen, dass es nicht ausschließlich um die Entgiftung geht, sondern eben auch um dieses Problem. Ja, richtig, ja. Und das Allerbeste wäre, glaube ich, wenn du 6 Monate weg wärst, wenn du es dann so einfehlst, dass du ganz, wenn es irgend möglich ist, ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass du in eine andere Stadt ziehst. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Ich glaube, anders geht es gar nicht. Weil da muss man versuchen, sich selbst zu überlisten, wenn man es schon per Vernunft nicht schafft, per Entschluss nicht schafft, dass man es dann einfach, dass man einfach Fakten schafft, dass man weg ist. Ja, genau. Und dann auch wirklich ganz radikal die Nummern löschen, keine Nummer an denen geben, dass du quasi anonymisiert bist und der dich gar nicht mehr erreichen kann. Richtig, ja. Und wenn der dann, ich sag's mal ganz, ganz brutal, wenn der vor die Hunde geht, ist er dafür verantwortlich und es ist sein Leben und da hast du nichts mit zu tun. Ich brauche kein schlechtes Gewissen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich finde, du solltest jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil du dein Leben ruinierst. Das finde ich schlimm. Ja. Das finde ich eine Schuld, die du auf dich lädst. Ja, wie gesagt, das ist wie so eine Art Mutter. Also meine Söhne kommen klar und verstehe nicht, wie so ein erwachsener Mensch nicht. Mhm. Also ich finde, in all der ganzen, in dem ganzen Jammer hast du ja schon gute Sachen eingefehlt. Du hast die Entgiftung, du hast diese Zusatzversorgung von 6 Monaten vor dir. Das sind ja schon mal gute Sachen. Die zeigen ja auch, dass du willens bist und dass du das auch kannst. Ja. So, und jetzt denk auch noch über die 6 Monate hinaus. Mhm. Möchte ich dich ermutigen. Und dann wirst du es, ich denke mal, vielleicht sind sogar die ersten 6 Monate die schwierigsten. Und wenn du das geschafft hast, hast du allmählich eine Chance, dich wieder zu stabilisieren. Ja. Ich würde gerne dir auch anbieten, Heike, dass du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Das wäre lieb, ja. Ja, das. Also ich muss die Nacht noch überstehen, irgendwie. Mhm. Mhm. Sehr gerne. Sabine ist heute Nacht hier bei mir. Ja. Die würde dich anrufen, dann legst du bitte auf. Ja, okay. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Kraft für die nächsten Monate. Ja, danke schön. Alles Liebe, tschüss. Ja, ciao. Und meine nächste Anruferin ist die Katrin. Die ist 19. Hallo, Katrin. Hallo. Hallo Katrin. Hallo. Um was geht's? Ja, ich habe ein Problem. Ich bin seit einem halben Jahr mit einem Mann verheiratet. Mhm. Und ja, ich war vor 3 Monaten in einer Lesbendisco. Lesbendisco? In einer Lesben-Disco, ja. Genau. Und ja, dort habe ich eine alte Freundin von mir wieder getroffen. Ja, und wusste, dass sie auf einer Internetseite angemeldet ist, wo halt viele Lesben sind. Habe mich dann da auch wegen ihr angemeldet. Ja, und seitdem stehen wir halt in Kontakt. Ja. Aber leider nur über Internet. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle mich sehr zu ihr hingezogen. Ja. Hast du schon früher mal Kontakte mit Frauen gehabt? Nein. Nein, überhaupt nicht. Absolut nicht. Ich hatte auch mit ihr noch nichts. Aber es gibt so geheime Fantasien, sexuelle Fantasien mit Frauen? Das weiß ich selber noch nicht genau. Mhm. Also so zu anderen Frauen, ich habe zwar auch zu anderen Frauen auf dieser Internetseite Kontakt, aber es ist eher diese eine nur, mhm, wo ich mir denke, Diese eine ist aber lesbisch. Ja. Ja. Und hast du den Eindruck, dass die auch Interesse, also größeres Interesse an dir hat? Ja, das hat sie auf jeden Fall. Hat sie schon gesagt? Ja, das hat sie schon öfters gesagt. Aber sie vermutet auch, dass ich Interesse habe, aber ich habe es noch nie so deutlich ausgesprochen. Telefoniert ihr miteinander? Ja. Ja, aber ihr trefft euch nicht. Ja, ihr habt euch nur damals in der Disco einmal getroffen. Ja, genau. Wohnt die Frau weit von dir entfernt? Nein. Direkt eigentlich in der Nebenstadt. Ach so. Ja. So, aber die ganze Misere ist natürlich jetzt gegeben dadurch, dass du seit einem halben Jahr verheiratet bist. Ja, ganz genau. Glücklich verheiratet bist? Also im Moment fühle ich mich eher zu dieser Frau hingezogen als zu meinem Mann. Ah ja, das ist ja schon eine harte Aussage. Ja. Bevor du diese Frau kennengelernt hast, war das da eine glückliche Beziehung mit deinem Mann? Ja, das auf jeden Fall. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 28. Wie lange kennt ihr euch schon? 6 Jahre. 6 Jahre? Also eine für dich quasi eine Jugend- und Kinderliebe sozusagen? Kann man so sagen, ja. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. War denn in der letzten Zeit, noch bevor du die Frau kennengelernt hast, so das Sexuelle auch noch ganz in Ordnung zwischen dir und deinem Mann? Es war alles in Ordnung. Also wirklich. Aber dann kam die Frau. Ja. Dann kam die Lesbendisco, die Frau, und plötzlich ist irgendwie eine ganz andere Welt in dir aufgegangen. Total anders. Ich weiß auch absolut nicht, wie ich eigentlich damit umgehen soll. Und das ist jetzt ein doppeltes Problem. Das eine Problem heißt, ich habe mich wahrscheinlich in einen anderen Menschen verliebt, obwohl ich verheiratet bin. Ja. Und doppeltes Problem insofern, dieser andere Mensch ist kein Mann, sondern eine Frau. Ja. Und das bringt einen natürlich, wenn man heterosexuell eigentlich gelebt hat bislang, auch in innere Krisen, ne? Identitätskrisen. Was ist denn mit mir eigentlich los? Bin ich nur Lesbe, bin ich bisexuell oder spielt einfach mein Kopf verrückt oder was ist mit mir los? Ja, also ich kann doch nicht mal sagen, was ich an dieser Frau so toll finde. Ist sie so in deinem Alter oder ein bisschen älter? Sie ist ein Jahr älter. Ah ja, 20. Ja. Du hast deinem Mann davon nichts erzählt? Der hat absolut keinen Schimmer. Wer weiß das denn sonst noch? Eine Freundin von mir, die Tina, die weiß es ansatzweise, aber auch nicht alles. Also Tina gehört schon zu meinen engsten Freunden. Ja, also da trägst du ein schweres Problem mit dir rum. Ja. Was macht man, wenn man verliebt ist? Was macht man dann? Ja. Dann ist man ja meistens rettungslos verloren. Ja. Meistens, nicht immer. Man kann natürlich auch noch gegen eine Verliebtheit gegensteuern, bis zu einem gewissen Punkt. Aber es gibt einen Punkt, wenn der überschritten ist, dann kann man auch gar nicht mehr gegensteuern. Ich habe auch eine Zeit lang, eine Woche, habe ich versucht, mich nicht bei ihr zu melden. Sie hat auch 1000-mal geschrieben, was los, und hat mich auch angerufen. Ja, aber irgendwann konnte ich dann selber nicht mehr und habe zurückgeschrieben, dass mir leid tut und habe ihr einfach gesagt, ich bin im Stress gewesen, dass einfach im Moment nicht ging. Schläfst du mit deinem Mann noch im Moment? Ja. Das war ein sehr zögerliches Jahr. Nicht so oft wie vorher. Das heißt, du hast eigentlich gar nicht so eine Lust. Genau. Du machst es ihm zuliebe. Ja. Damit auch ja nichts auffällt und... Kein Verdacht aufkommt. Genau. Ganz ehrlich, unter uns beiden. Ja. Denkst du an die Frau, wenn du mit deinem Mann schläfst? Ja. Dann hat es sich schon erwischt, Katrin. Mann. Oh mein Gott. Da steht viel auf dem Spiel. Ja. Wenn du dich jetzt mit der Frau triffst, dann wirst du mehr wissen über deine Gefühle. Ja, ich weiß. Ich habe es extra eigentlich immer herausgezögert. Ja. Ich wollte auch schon immer. Und ich glaube, du wirst sowieso über kurz oder lang dich mit der treffen. Weißt du, ich finde, du solltest dich mit der treffen. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht, aber es könnte ja sogar auch sein, dass das so ein bisschen so eine Kopfgeburt ist und das alles so in deiner Fantasie stattfindet. Dass du vielleicht etwas die Sache anders siehst, wenn du ihr gegenüber sitzt. Kann aber auch ganz genau andersrum sein. Wenn es genau andersrum ist und du sitzt ihr gegenüber und du merkst, du stehst da in Flammen, da musst du fairerweise deinen Mann einweihen. Ja, da wird mir wohl eigentlich nichts anderes übrig bleiben. Und dann werden die Dinge ihren Lauf nehmen. Aber triff dich erstmal mit der Frau. Oh. Nein, ich will dich da um Gottes Himmels Willen nicht hindrängen. Ich habe nur das Gefühl, dass du es so tun würdest. Ja. Du schiebst es nur noch ein bisschen vor dich hin. Ich finde, die ganze Sache muss ein bisschen mehr Realität bekommen. Im Moment ist das nur so mit Telefonieren und ihr chattet auch, ne? Oder mailt euch. Mhm. Mailt ihr euch auch so ein bisschen zweideutige Sachen? Ein bisschen erotische Sachen? Ja, sie. Sie? Sie schreibt öfters so. Und findest du das schon ansprechend? Ja, aber ich versuche nicht drauf einzugehen. Mhm. Aus Vorsicht wahrscheinlich auch. Ja. Weil ich habe immer noch im Kopf, ich bin verheiratet und das mit einem Mann. Ja, absolut. Weißt du, Katrin, die Alternative zu dem Treffen und da mehr Realität reinzubekommen, wäre, diese Frau komplett aus deinem Leben zu streichen. Diese Vorstellung, was löst die in dir aus? Im Moment kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also das geht gar nicht. Mhm. Eben, das habe ich mir gedacht. Manchmal kann man das noch, wenn man am Anfang sich vielleicht so ein bisschen reinspinnt in irgendeine Verliebtheit, dann kann man sich nochmal irgendwie den Kopf unter Wasser ranhalten, symbolisch gesehen, dann geht das wieder. Aber manchmal geht's nicht mehr. Das ist eine große Macht, das Verliebtsein. Mhm. Ich dachte, das hat mich schon getroffen. Ja, das glaube ich. Weißt du, man muss ja auch noch berücksichtigen, du hast ja auch noch keine anderen Erfahrungen gesammelt als mit deinem Mann. Gehe ich mal von aus, oder? Ja. Das war der erste Mensch, mit dem du sexuellen Kontakt hattest. Ja. Dann finde ich es auch fast normal, egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, dass da halt auch vielleicht, auch selbst aufgrund dessen, schon eine Sehnsucht wächst. Das muss auch nicht immer sein, aber ich halte das für normal. Er hat sich ja wahrscheinlich schon ein bisschen die Hörner abgestoßen vorher, ne? Ja, ja, aber bei mir, ich meine, ich habe ja noch Ja gesagt und... Tja. Das ist eine Gewissensentscheidung. Du hast die Hochzeit vor Augen, klar, du hast Ja gesagt und jetzt sagst du nur noch vielleicht. Ja. Mhm. Katrin, triff dich mit der Frau. Geh jetzt ins Feuer. Guck, was dabei rumkommt. Und dann musst du deine Frau stehen und alle Karten auf den Tisch legen. Oh Gott. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, aber ich weiß, was passieren wird, aber... Ich kann dir gar nicht mehr sagen. Aber du wolltest ja auch nur eine Meinung von jemand Außenstehendem hören. Genau. Das ist wirklich nur eine Privatmeinung. Du kannst das natürlich auch irgendwie ganz anders machen. Ne? Katrin, alles Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Von Herzen. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Nummer. Und jetzt bin ich verbunden mit, ich glaube, zwei Menschen. Und zwar mit Sami und Ibo. Stimmt das? Ja. Hallo. Ich spreche zuerst jetzt mit Sami. Nee, mit der Ibo. Mit der Ibo. Ja. Ibo ist eine Frau und Sami ist ein Mann. Genau. So, können wir zu dritt sprechen oder musst du den Hörer immer rüberreichen? Nee, kannst auch, wir können auch so zu dritt sprechen. Das ist sehr schön. Hallo Sami. Hallo. Hallo. Hi. So, ihr beiden, um was geht's denn? Und zwar habe ich ein Problem, das heißt also mein Mann eher. Ihr seid verheiratet? Ja, wir sind seit 9 Jahren zusammen und sind seit 8 Jahren verheiratet. Ah ja. Mhm. Und haben auch 4 Kinder und der 5. kommt bald. Gratulation. Ja, wir haben viel geschafft. Habt ihr euch mal rangehalten? 5 Kinder bald schon. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Und das Problem ist, mein Mann möchte unbedingt mit mir in einen Swingerclub. Ja. Aber damit bin ich nicht so einverstanden. Du bist damit nicht so sehr einverstanden? Nee. Sami, warum willst du denn mit deiner Frau in einen Swingerclub? Ja, mal was Neues probieren. Ja, nach 8 Jahren und 9 Jahren des Zusammenseins sind so, kennen wir alles, meinst du? Ja. Ja. Warst du denn schon mal, Sami, in einem Swingerclub? Nein. Also wir waren noch einmal, aber wir haben uns da nur so geschaut. Achso, ihr beiden wart schon mal zusammen in einem Swingerclub? Ja, wir haben nur da geguckt. Ach, Ibo, und da bist du freiwillig mit reingegangen? Ja, ich habe das getan. Also für meinen Mann habe ich gesagt, okay, ich komme mit und guck mir das mal so an. Wie geht denn das, wenn man da einfach nur zugucken will? Kann man da gucken, wie die anderen poppen? Ja, genau, so ungefähr. Ehrlich, kann man da so einfach an der Bar sitzen und es sich genau, nett machen und gucken? Man kann einfach so sich hinsetzen und sich dann angucken, was so die Leute machen oder auch wenn in andere Räumen gehen. Ach so. Und die haben das ja auch gemacht und ich bin mitgegangen. Da haben mich auch Leute schon gefragt, ob ich eigentlich auch mitmachen möchte oder so, ne? Aber du warst ganz normal angezogen? Nee, war auch schon so ein bisschen anders angezogen. Aber nicht nackig? Nee, nicht nackt. Ich bin nicht nackt rumgelaufen. Nee. Nee. Ja, bei jetzt uns ist das ja auch so, wir sind auch Muslime, ne? Ach so, ihr seid Muslime, ihr beiden. Ja, wir sind aber halt hier groß geworden. Ja. Aber trotzdem, der Glaube lässt das eigentlich nicht so zu. Eher nicht. Nicht das, was mein Mann sich vorstellt. Aber Sami, da hast du kein Problem mit? Nee. Gut, da kann ja jeder für sich das auch so auslegen und entscheiden, wie er will, sodass das kein Thema ist. Wie hast du das denn, Ibu, wie hast du das denn empfunden, da so die anderen Menschen beim Sex zu sehen? Ich fand das eher nicht so schön eigentlich, weil mir war das eigentlich so selber peinlich, ja, so die Leute so selber anzugucken. Ich denke mal, das ist so eine Privatsphäre. Ja, ja. Das macht man eigentlich nur zu Hause und wenn man zu zweit ist oder so, ja, ne? Aber nicht auch, wenn Leute da als Zuschauer sind und so. Aber die anderen Leute haben da Spaß gehabt und mein Mann auch. Der hat sich das angeguckt, ob das einfach nur Fernsehen gucken will. Ja. Ob das zu Hause so einfach so ein Pornofilm und angemacht wäre oder sowas, ne? Und Sami hätte am liebsten gleich mitgemacht? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Aber du hast ihn zurückgehalten? Nee, zurückhalten würde ich ihn auch nicht. Aber ich bin auch, das Problem ist, ich bin auch ein sehr eifersüchtiger Mensch. Ach so, und da hat er sich, er hat sich dann zurückgehalten, weil du... Ja, er hat sich zurückgehalten, genau. Aber ich denke mal, ein Mensch, den man eigentlich liebt, dann ist das normal, wenn man ein bisschen eifersüchtig ist, oder nicht? Ja, gibt auch Pärchen, die das sich so anders zurechtrücken, wo das dann funktioniert. Aber ich habe auch mit meinem Mann darüber so gesprochen, weil er hat mich mal gefragt. Ja. Und ich habe mir schon dann so selber Vorwürfe gemacht, habe ich gedacht, liebt mich mein Mann nicht mehr oder bin ich schon zu langweilig geworden oder was ist los, warum möchte er da hin, ne? Lass mal die Frage an Sami weitergeben. Liebst du deine Frau noch sehr? Ja. Sehr. Es geht nur darum, dass du ein bisschen sexuell was anderes erleben möchtest. Ja, genau. Und bist du denn, Ibo, bist du noch rundherum mit eurer Sexualität zufrieden? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja. Als du das da gesehen hast in dem Singerclub, hat dich das nicht ein bisschen angemacht? Nee, eigentlich gar nicht. Mir war das selber peinlich. Und mein Mann hatte mich auch gefragt, ob wir das so machen wollen. Also so in einen offenen Raum, wo einfach Leute reinkommen können. Ne? Und ich habe eigentlich da sofort Nein gesagt eigentlich. Dann haben wir das so gemacht, weil es gibt auch Räume, wo man zuschließen kann, wo man einfach ganz alleine für sich selber sein kann. Und wir haben das dann zusammen da gemacht und wir waren da auch fertig und wir sind dann auch nach Hause gefahren. Aber achso, ihr beiden habt das dann schon da alleine getrieben, aber eben alleine in einem zugeschlossenen Raum. Genau, ja. Das Problem war, ich vielleicht habe ich auch kein Problem damit, aber ich habe Angst davor. Dass irgendwie vielleicht, weil, wie gesagt, wir sind Muslim und ich weiß nicht, was davor alles kommt, dass dann irgendwie irgendwelche Vorwürfe kommen oder wenn wir uns mal streiten oder so, dass das dann immer wieder, ne, wiederholt wird, das ist da diese Sachen, was wir da getrieben haben oder so, ne? Kannst du diese Sorge teilen, Sami? Diese Sorge teilen? Ja, also was gerade die Ibo gesagt hat, muss sie sich da Sorgen machen? Nee, die braucht sich keine Sorgen machen. Überhaupt nicht. Ja, das gesagt, aber die wollte mal irgendwie so mal von jemand anderes jetzt wissen, ob das Schlimmes wäre oder nicht. Ach, wisst ihr beiden, Ibo, schlimm ist es natürlich nicht. Dass wenn man sich einig ist, ist das völlig okay, das zu machen. Was für mich das Allerwichtigste ist, deswegen habe ich dich gerade auch so intensiv befragt, Ibo, es muss dir Spaß machen, sexuell auch Spaß machen. Mir eigentlich nicht so. Das Problem ist ja auch, mein Mann, der ist, wir haben ja auch Internet, ihr habt ja auch diesen Thema und das passt auch gut zu meinem Mann eigentlich. Ja. Er hat so eine Seite gefunden, da sind so Leute, auch Pärchen und auch manchmal Leute, Frauen alleine oder Männer. Und da kann man mit denen chatten, also die ziehen sich da auch aus, die tun es auch vor eine Kamera, so eine Cam oder sowas. Ja. Und mein Mann macht das auch schon an sich alles mit. Achso, und das ist für dich okay? Der chattet ja nur mit denen, also so jetzt was machen oder so, tut er ja nicht. Ja, aber da machst du nicht mit vor der Cam. Ich habe mir das so schon angeguckt, eigentlich vom Weiten, aber so selber mitmachen nicht. Ja. So jetzt zum Beispiel selber sich dort ausziehen oder einfach mit meinem Mann da zusammen was machen und wo andere Leute gucken, das mache ich nicht. Ja. Vielleicht ist es bei dir auch noch so ein bisschen die Hemmung, dass du denkst, das macht man eigentlich nicht und das ist nicht moralisch in Ordnung. Genau, das meine ich auch, aber wenn das auch jemand zum Beispiel von uns, jemand von der Familie mitkriegen würde, verstehe. Das wäre eigentlich so eine Schande eigentlich. Ja, verstehe. Also ihr beiden, wisst ihr, dass das oberste Gebot ist, ihr könnt alles machen, wenn ihr beiden euch einig seid im Sexuellen. Ich finde, dass der Sami die Ibo nicht mit in den Zungerclub zerren darf, wenn sie das nicht möchte. Ne? Das tut er nicht. Das tut er nicht. Das fand ich immer ganz lieb und so. Genau, und aber da waren jetzt auch Leute, die er mit in dem Internet gechattet hatte, gestern oder so. Ich bin schlafen gegangen. Ja. Und irgendwie wollten die Leute jetzt morgen am Freitag vorbeikommen. Ja. Hier auch übernachten. Ich dachte halt nur, jetzt zum Beispiel mit denen reden oder kennenlernen oder so, ne? Ja. Und dann bin ich heute ins Internet gegangen und die hatten unsere Homepage-Dings da. Internetseite und da, ich weiß nicht, wie das heißt da. Und dann hab ja, oder unsere E-Mail und dann haben die gleich geschrieben und so. Und ich habe auch zurückgeschrieben, aber die haben mich ja nicht gesehen, ne? Ja. Also wer das denn, darauf wollte ich genau hinaus, wenn du schon keine Lust hast, Ibo, in einen Swingerclub zu gehen, wäre denn das eine Möglichkeit, dass ihr vielleicht mit einem Pärchen euch bei euch zu Hause oder bei denen trefft, dass ihr dann nur zu viert seid? Ja, da denkt mein Mann ja auch, das wäre gut und so. Und die wollten ja jetzt vorbeikommen. Könntest du dir das vorstellen? Ich weiß es nicht, habe ich auch Angst davor. Das Problem ist, ich habe einfach nur Angst davor. Die Angst heißt, dass das irgendwie rauskommen könnte und du dann vor der Verwandtschaft und so da blamiert dastehst. Ja, genau. Oder überhaupt eigentlich, dass zum Beispiel ich irgendwann mal so mit meinem Mann Streit habe oder irgendwas ist oder so, ne? Ja. Und dass das dann in einer Familie weiterkommt oder so. Ja. Weil wenn man Streit hat, dann spricht man eigentlich über alles oder so. Natürlich, ne? Aber andererseits sollte man ja davon ausgehen, also erstmal von einem Vertrauensverhältnis ausgehen. Genau, ja, davor habe ich Angst. Du vertraust deinem Freund, dem Sami, deinem Mann? Dem Vertrauen. Da braucht man eigentlich sehr viel. Sehr. Dann finde ich, also dann finde ich schon, dass man sich da vielleicht ein bisschen entgegenkommen könnte. So wie mir das scheint, ist das sexuell ja gar nicht so abwegig für dich, sondern du hast eher Angst, dass da was rauskommt und dass das gegen dich verwendet werden kann. Ja. Vielleicht solltest du da einfach einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, komm, ein gewisses Risiko gehe ich ein. Vielleicht haben wir beide zusammen Spaß, einen neuen Spaß an der Sexualität und uns tut das dann für die Ehe auch gut. Aber da sind ja auch viele Leute, die überhaupt eigentlich gar nicht beschnitten sind. Das ist ja auch schlimm. Die nicht beschnitten sind? Ja. Du möchtest also nur einen Mann, der beschnitten ist? Ja, bei uns ist das ja so. Eigentlich normalerweise darf man das ja gar nicht machen. So. Ja, dann müsst ihr euch, das könnt ihr euch das dann so aussuchen. Da besteht auch die Möglichkeit. Ja. Das ja. Und ich schäme mich auch manchmal vor meinen Kindern, weil meine ältere Tochter, die ist schon 6, die geht schon in die Schule. Mhm. Manchmal denke ich auch, und die Kinder würden das ja auch mitbekommen. Nein, also da finde ich, da müsstet ihr dann das so klar regeln, dass die Kinder das natürlich nicht mitbekommen. Da müsstet ihr dann euer Eheleben so abschotten, sage ich mal, dass die Kinder das nicht mitkriegen. Also, Regel heißt, macht beide das, was euch Spaß macht. Soll ich das doch schon mal und mach du dir nicht so viel Sorgen um die Verwandtschaft, Ibo. Letztendlich geht es um eure Ehe und damit ihr beiden einen guten Kontakt und viel Spaß miteinander habt. Also ich denke, ich habe ja auch Angst davor, ich denke manchmal, wenn ich das mal machen würde oder so, ne? Dass mein Mann vielleicht mich dann überhaupt gar nicht mehr liebt oder so, dann dass es dann schlimmer wird oder sowas. Die Gefahr kann natürlich auch immer wieder bestehen. Ja, also wenn zu große Sorgen da sind, dann sollte man es nicht machen. Mehr kann ich euch nicht sagen. Das ist dann eine Entscheidung zwischen euch beiden. Ja. Keiner darf den anderen so in eine Richtung ziehen oder drängen. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe heute auch die Leute im Internet so, also mit denen gechattet hatte, habe ich die richtig so abgewimmelt. Ich habe zu denen gesagt, nee, es geht nicht. Ja. Ich bin schwanger und bin in einer anderen Woche. Ja, du hast es rausgeredet. Ja, und ich bin krank und vielleicht muss ich auch ins Krankenhaus, nur damit die nicht hier hinkommen. Und mein Mann ist auch ein bisschen älter. Also, ihr müsst beide da für euch eine Regelung finden. Das kann ich für euch nicht entscheiden. Ich habe euch so jetzt meine Meinung gesagt, aber die letztendliche Entscheidung, ob es macht und wie es macht, das müsst ihr alleine fällen und treffen. Ja, lasst es mal ein bisschen sacken jetzt und vielleicht kommt ihr doch zueinander. Vielleicht können wir auch nochmal miteinander sprechen. Ja? Würde sehr gut sein. Also wenn ich das machen sollte, dann rufe ich auf jeden Fall nochmal an. Sehr gerne, Ibo. Dann sage ich schönen Gruß an deinen Mann, an Sami und euch beiden alles Liebe und alles Gute. Dankeschön und Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von euch. Tschüss. Ciao. Swingerclub ja oder nein? Lena, 23, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Lena, kommst du näher ran bitte? Ja, ich bin schon am Telefon. So ist es gut. Du, okay. du klingst so, als würdest du aus Neuseeland anrufen. Ach so, nö, eigentlich nicht, ne? Hier ist es auch besser. Okay. Lena, um was geht's? Also, es geht um meinen besten Freund. Mhm. Also, ich kenne ihn seit 7 Jahren und bin eigentlich, naja, wie soll man sagen, nicht richtig verschossen. Ich sage mal, vor 7 Jahren war es halt so, dass ich schon richtig krass verschossen in ihn war. Dann hatte ich 6 Jahre lang einen Freund. Das ging dann im November auseinander. Mhm. Und mein bester Freund hatte auch eine Freundin. Das ging ungefähr zeitgleich bei ihm auch auseinander. Mhm. Und naja, jetzt seit 2 Monaten ungefähr ist es halt bei uns so, dass halt schon mehr läuft. Was heißt das? Naja, also auch auf sexueller Linie. Ach so. Ja. Was heißt das? Ihr schlaft schon miteinander? Ja. Ja, also Sex ist angesagt. Genau. Da ist ja schon eine große Tabu-Grenze überschritten, wenn man mit dem besten Freund Sex hat. Ja, schon. Hat ja auch nicht jeder. Ja, stimmt. Ja. So, und nun? Ja, jetzt ist die Frage, naja, so, ich weiß jetzt nicht genau, es kommen schon wieder Gefühle auf, aber es ist halt, also er weiß schon, dass ich schon lieber eine Beziehung hätte. Ja. Aber er meint halt, ja, das würde die Freundschaft kaputt machen, wobei ich sagen muss, wenn man schon miteinander schläft, dann... Ist das schon sehr vermischt, das Ganze? Genau. Was sagt er denn? Wie ist seine Herzenssituation aktuell? Ja, also schwer zu sagen. Also er hat mal angedeutet, dass bei ihm schon auch mehr wäre, dass er auch eine Beziehung mit mir eingehen würde. Mhm. Aber er eben das Risiko nicht haben will, weil er nimmt halt die Ausrede, er ist beziehungsunfähig und er hält es halt mit keiner lang aus und er möchte nicht, dass die Freundschaft eben ganz in die Brüche geht. Also er ist vorsichtig und skeptisch. Mhm. Wie lang war er denn mit seiner letzten Freundin zusammen? Ungefähr 2 Jahre. Naja, ist ja schon mal was. Ja. Für einen Beziehungsunfähigen ist das schon mal nicht so ganz schlecht. Ja, schon. Hast du das Gefühl, dass er dich nicht genug liebt? Naja, was heißt lieben? Ich weiß nicht, ob es Liebe ist oder ob es einfach... Das kann man auch ganz schwer sagen, glaube ich. Wenn man mit jemandem so lange befreundet war oder eng befreundet ist, ist das natürlich eine Form von Liebe. Da muss man sich ja gar nichts vormachen. Ja, natürlich. Ja. Aber es ist natürlich nicht so eine Art von Liebe, als wenn man jemanden neu kennenlernt, frisch verliebt ist und Schmetterlinge im Bauch hat und sowas. Das ist natürlich nicht so. Ja. Andererseits kann das natürlich auch eine ganz solide, wunderbare Grundlage sein, wenn man so lange schon befreundet ist. Da muss man sich nicht viel vormachen, man kennt sich sehr gut und kann eine große, tiefe, stille Liebe werden. Ja. Ja. Die Frage ist halt, was macht man da jetzt am besten? Ja, was macht man da? Ich meine, ihr habt ja schon sehr viel gemacht. Ihr habt euch nämlich auf die Sexualität eingelassen. Mhm. Ihr geht auch zärtlich miteinander um. Ja. Ja. Wie oft seht ihr euch? Also, naja, so am Anfang war es so, dass wir uns fast täglich gesehen haben. Ja. Jetzt momentan ist es halt arbeitsbedingt und so viel Stress, ist es halt immer nur aufs Wochenende beschränkt. Na, aber immerhin. Ja. Also, de facto seid ihr ja zusammen. Eigentlich schon, ja, sage ich auch immer. Eigentlich ist es eine Beziehung, aber weißt geheim. Du? Ach, geheim, das weiß sonst niemand? Das weiß eigentlich sonst keiner, nein. Ach so, warum nicht? Ja, weil er das nicht möchte. Weil sein Freundeskreis dann aus allen Wolken fallen würde? Genau, ja. Kränkt dich das ein bisschen? In gewisser Weise schon, ja. Finde ich auch. Ich finde, dann sollte auch dann dazu stehen, dass sich das nun halt so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ja, schon. Also er sagt es keinem und ich soll es auch keinem sagen und es soll eben ein großes Geheimnis sein. Ach, das ist doch völlig albern. Ja. Was hat man denn zu verlieren? Ja, ich weiß es nicht. Nix, gar nichts. Er ist aber ein bisschen vorsichtig und ein bisschen sehr ein Angsthase, oder? Ja, schon. Das schon, ja. Sehr bedenklich. Es ist halt schwierig, weil er ist halt wirklich so das, was ich mir vorstelle. Und er war halt auch die ganzen 7 Jahre, auch als ich 6 Jahre lang mit meinem Freund zusammen war. Ich meine, ich habe meinen Freund schon geliebt und so. Aber er war halt immer so im Hinterkopf. Und er ist immer so das, was ich mir vorstelle. Weißt du, ich würde eigentlich jetzt erstmal sagen, abgesehen von dieser Geheimniskrämerei, dann lasst es, ihr müsst es ja nicht benennen. Ihr müsst ja nicht sagen, ja, wir sind jetzt ein klassisches Paar. Lasst es einfach so laufen. Lebt es erstmal so, wie es jetzt ist. Mal sehen, wo es hinläuft. Wohin es sich entwickelt. Da würde ich jetzt gar nicht den Kopf zerbrechen und sagen, ja, wie benennt man das denn jetzt? Sind wir jetzt richtig zusammen oder nur halb zusammen? Ist egal. Ihr seid jetzt eng miteinander verbunden. Punkt. Und da wird die Zeit schon eine Lösung finden. Irgendwohin wird sich das schon entwickeln. Aber mit dem Geheimnis, das finde ich wirklich albern. Es sind halt auch meine Bedenken. Ich sage mal, ich genieße es jetzt auch und ich mache da jetzt auch keine weiteren Andeutungen, dass ich mehr will oder so, eben weil ich Angst habe, dass er dann ganz abblockt. Ja. Aber ich denke mir halt, ja, irgendwann wird er vielleicht eine andere treffen und dann war's das. Und ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Soll ich mir dann noch die nächsten 10 Jahre Gedanken drüber machen? Nee. Hätte ich ihn haben können? Ja, das ist natürlich schlimm. Hast du den Eindruck, dass er denn auch schon auch andere Frauen anguckt? Und ja, natürlich. Ja. Und sich das auch überlegt, sich einzulassen auf eine, redet ihr darüber sogar? Ja, ja, also er sagt, er möchte jetzt momentan keine Beziehung mehr, auch die nächste Zeit nicht, aber das kann man natürlich nicht sagen, wenn es kommt dann. Ach so, ich verstehe. Der lässt sich das so offen und signalisiert er sogar, naja, es könnte sogar passieren, dass da jemand kommt. Ja. Und das ist natürlich die Hölle für dich, das verstehe ich. Ja. Ah ja, das hatte ich gerade nicht so eingeschätzt, ja. Ja, sehr schwierig. Ja. Das läuft jetzt so seit November, sagst du, ne? Ja, nee, also November habe ich mich von meinem Freund getrennt und laufen. Also das ist halt langsam angelaufen über ein paar Wochen und dass es jetzt richtig ist, seit 2 Monaten ungefähr. Mhm. Ist ja noch eine relativ kurze Zeit. Ja. Vielleicht sollte man mal, da du ja schon so lange mit diesem Gedanken herumläufst und ihn im Kopf hast, gib euch, sage ich mal, doch noch ein bisschen Zeit. Lass es mal einfach so sich weiterentwickeln. Okay. Aber nicht zu lange. So, ich würde mal sagen, nach mindestens 2 weiteren Monaten würde ich darauf bestehen, dass diese Geheimniskrämerei abgeschafft wird. Okay. Dann wirst du sehen, ob er da sehr zickig darauf reagiert oder sich in die Ecke gedrängt fühlt oder ob er auch sagt, naja, ist ja okay. Ja. Wenn er sagt, ist okay, ist das ein gutes Zeichen. Wenn er immer noch auf Geheimnis machen will, ist es ein schlechtes Zeichen. Und dann würde ich nochmal ein klares Gespräch führen. Hm. Ja, ich habe eben Angst, dass er dann total abblockt und dass dann mit der Freundschaft auch gegessen ist. Ja, Lena, aber du willst ja auch irgendwann mal ein bisschen Klarheit haben. Ja, das stimmt. In dem Moment, wo er sich dann eine andere anlacht, ist es mit der Freundschaft sowieso wahrscheinlich erstmal gegessen. Denn das hältst du ja gar nicht aus. Ja, denke ich auch, ja. Wenn man einmal verliebt ist und dann kommt derjenige mit einer neuen an, geht das gar nicht. Also, lass dir jetzt noch ein bisschen Zeit. Vielleicht braucht der ja auch ein bisschen, um sich da zu finden. Mhm. Aber dann, ich würde mir an der Stelle so eine klare Zeit setzen, so vielleicht 6 bis 8 Wochen. Mhm. Und da muss das ein bisschen auf klarere Fundamente gestellt werden. Okay. Alles Gute und viel Glück. Okay, danke. Tschüss, Lena. Danke. Tschüss. Hier ist Heike. Heike ist 43. Hallo, Heike. Hallo, Domian. Hallo, Heike. Oh, ich habe ein ganz großes Problem. Erzähl. Ich habe so richtig Scheiße gebaut. Und zwar, ich habe mich von meinem Lebensgefährten getrennt vor 2 Jahren. Nach wie vielen Jahren? Nach 5 Jahren. Ja. Der hat mich vergewaltigt während der Zeit und also wirklich zutiefst verletzt und gedemütigt. Und mir ging es während der Zeit ziemlich schlecht. Und ich habe mich da ins Internet geflüchtet und habe da einen Mann kennengelernt. Da war ich also noch in der Wohnung mit dem Ex zusammen, also mit dem, den ich dann rausgeworfen habe. Und ja, und da im Internet, ich habe so viel Lügen erzählt, also so heftig, also regelrecht hochstaplerisch. Also ich habe mein komplettes Leben verleugnet. Und habe also vieles von der Vergangenheit vermischt, was ich als Kind erlebt habe, habe ich so dargestellt, als wäre das jetzt. Also, dass ich ein Segelboot hätte. Also, wir waren früher immer segeln. Das stimmt aber in der jetzigen Zeit gar nicht mehr. Ja. Und ja, und der hat mich immer getröstet. Und dann irgendwann hat es angefangen, dass wir telefoniert haben. Also hast du, um es mal so zusammenzufassen, eine ganz andere Identität aufgebaut. Total anders. Mhm. Also, mit einem bestimmten Mann jetzt. Mit einem bestimmten Mann und mit dem bin ich aber jetzt zusammen. Mit dem bist du jetzt real zusammen? Immer noch real seit 2 Jahren, ja. Ja, und wo liegt das Problem? Das Problem liegt jetzt daran, ich kam also, wir haben uns dann nach einem halben Jahr chatten, sage ich mal, und telefonieren getroffen. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, na, was soll's, ich habe dem halt ein halbes Jahr Scheiße erzählt. Und wenn ich jetzt zu dem ins Auto steige, weil er hat mich abgeholt, dann sage ich dem die Wahrheit, wie es aussieht. Ja. Und ich habe den Mann gesehen und habe mich, das war Liebe auf den ersten Blick. Ja. Hattest du ihm auch ein falsches Foto von ihm zu, nein, von dir nicht, zu? Nein. Also er kannte, er hat dich dann schon so erkannt? Ja, er hat mich erkannt und auf jeden Fall, ich konnte es einfach nicht über die Lippen bringen. Ich habe gedacht, nee, das gibt's gar nicht, sowas. Ach, ich verstehe. Du hast dem bis heute nicht die Wahrheit gesagt. Doch, das kam alles jetzt nach einem Jahr. Also ich habe das ein Jahr komplett geschafft, ein Doppelleben vor ihm zu führen, nur vor ihm. Aber was heißt denn? Ich habe es immer noch nicht richtig verstanden. Was hast du denn dann für ein Doppelleben da geführt? Ich habe gesagt, ich habe ein Ferienhaus, ich kann Trickski fahren, ich bin die Superheldin und also alles mögliche. Also eine ganz tolle Nummer mit Luxusleben, ja, und allem. Ich dazu, dass ich behindert bin. Ja. Also das heißt, man sieht es auch. Ich trage eine Prothese. Das war ein Kunstfehler. Und ich kam eigentlich, oder ich habe geglaubt, ich kam damit immer recht gut zurecht. Ja. Und ich habe das aber irgendwie, ja, der Letzte, also der Ex-Partner, der hat mich eben da immer mit aufgezogen. Heike, jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg. Ja. Sag mir mal, wo das Problem jetzt liegt. Das Problem liegt jetzt daran, dass wir so eine Krise haben, weil mit dem Mann, wo ich jetzt zusammen bin, den ich so belogen habe, der kommt einfach damit nicht klar. Er sagt, er liebt mich, aber er kann mir nicht mehr vertrauen. Und das Schlimme ist, er ist also Unternehmer und er hat von sich selber geglaubt, er hat eine super Menschenkenntnis. Also er kommt nicht damit klar, dass du ihn damals so belogen hast? Ja, halt über ein Jahr lang, ja. Das muss man sich ja mal überlegen. Ja. Und jetzt ist bei uns totale Eiszeit, also er verletzt mich jetzt total. Also dieser ganze Brass und diese Enttäuschtheit. Also die Behinderung, die Prothese, von der du gerade gesprochen hast. Das macht ihm gar nichts. Das macht ihm gar nichts. Das macht ihm überhaupt nichts. Aber ich habe ihm ja erzählt, das geht alles wieder vorbei. Das war nur durch einen Unfall und das heilt alles wieder. Aber das ist ja ein Dauerschaden. Ach so, das war auch eine Lüge dann. Natürlich. Ja. Aber das hat er jetzt so hingenommen. Das ist für ihn kein Problem. Das ist kein Problem. Das Problem ist für ihn, dass da ein großer Vertrauensbruch mal stattgefunden hat. Genau. Und er nicht über richtig so wieder... Lange Zeit. Über so lange Zeit. Und er macht das an sich selbst auch fest. Verstehe. Ja, und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Also ich bin so verzweifelt. Ich habe mir echt überlegt, vor lauter... Weil ich hechle ihm regelrecht hinterher, ich will ihm alles recht machen. Und ich stand schon auf dem Hochhaus und wollte runterspringen, weil mir fürchtet es ja vor mir selber. Ja. Und so, Heike, ja, die Sendung ist vorbei, aber wir werden dich jetzt gleich wieder anrufen, weil da muss ja noch viel besprochen werden. Ja. Das klingt ja wirklich sehr dramatisch und da müssen wir eine Lösung finden. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, liebe Heike, bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss.